Wissenschaft im Brennpunkt. The sky's the limit when you climb aboard a futuristic ride simulator. Choose your adventure and take an exciting virtual trip into flight, fantasy and fun. Im Smithsonian National Air and Space Museum in Washington D.C. hat sich eine lange Schlange gebildet. Eltern und ihre Kinder warten am Eingang zu einer Halle mit Flugsimulatoren, die aussehen wie etwas groß geratene Wäschetrommeln. Auf einem Monitor läuft derweil ein Film zur Einstimmung. Sie können zwischen drei Waffensystemen wählen: Maschinengewehre für den Nahkampf, radargesteuerte Raketen für Mittel- und Langstreckenziele. Wenn Sie ein Ziel einloggen möchten, drücken Sie auf den Knopf oben links. Sollten Sie den Flug aus irgendwelchen Gründen abbrechen wollen, drücken Sie die Notstopptaste über Ihrem Kopf. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. In Pakistan ist es die Nachricht des Tages. Der Chef des pakistanischen Ablegers der Taliban bei Tula Misood soll tot sein. Alles spricht dafür, dass die Raketen der Drohne ihn, eine seiner Frauen und zwei Söhne, auslöschten. Kriegsspiele, wenn ferngesteuerte Maschinen ernst machen. Von Jan Lublinski. Direkt über dem Eingang zu den Flugsimulatoren hängt ein graues Flugzeug. Seine Flügel sind etwa so lang wie die eines kleinen Privatflugzeuges. Doch sein Rumpf ist deutlich schmaler und flacher. MQ-1 Predator. Eine Maschine ohne Cockpit. Eine ferngesteuerte Drohne. In Ohio am Luftwaffenstützpunkt werden sie gewartet, erklärt ein Vater mit kurzer Frisur seinem Sohn, der staunend hinaufschaut. Unter den Flügeln der Drohne zwei schwarze Hellfire-Raketen, die, einmal abgefeuert, ihr Ziel selbstständig finden und dort ein Höllenfeuer entfachen. Diese unbemannten, ferngesteuerten Flugroboter haben sich zum Mittel der Wahl des amerikanischen Militärs in Afghanistan und im Irak entwickelt. Sie patrouillieren, kaum sichtbar, über weiten Landstrichen und unterstützen Bodentruppen bei Kampfhandlungen. Die USA legen niemandem Rechenschaft über diese Form der Tötung ab. Wo die Drohnen zuschlagen, stehen die Häuser in den Dörfern eng an eng. Man trifft nie nur eins. Die Zahl unschuldig Getöteter ist mit Sicherheit größer als von den USA zugegeben. Gezielte Tötungen durch ferngesteuerte Maschinen sind längst keine spektakulären Einzelfälle mehr. Sie sind zu einer allgemeinen Kriegsstrategie geworden, zu der Antwort der Amerikaner auf den internationalen Terrorismus. In one situation in Afghanistan, it was because a civilian looked like Bin Laden, but he wasn't. Nicht immer treffen die technisierten Killerkommandos ihr Ziel. Vor einigen Jahren glaubten die Amerikaner, den Terroristen Bin Laden im Visier einer Drohne zu haben und erschossen einen Zivilisten, einen ungewöhnlich großen Mann mit Bart. Peter Singer, Verteidigungsexperte von der Brookings Institution in Washington D.C. und Autor des Buches Wired for War. He was known in his village as Tall Man. The intelligence was saying that's him, and they were wrong. Während US-Präsident Obama sich für eine Begrenzung der Nuklearwaffen einsetzt, rüstet er zugleich seine konventionelle Streitmacht hoch. Im ersten Jahr seiner Amtszeit hat er bereits mehr Raketen von Drohnen aus abfeuern lassen als sein Amtsvorgänger Bush insgesamt. Das Budget ist massiv gestiegen. Im Jahr 2010 sind 3,5 Milliarden allein für ferngesteuerte Flugzeuge eingeplant. Erstmals werden mehr Piloten für Drohnen ausgebildet als für herkömmliche Maschinen. Politiker, Soldaten und Lobbyisten verkaufen der Öffentlichkeit diese Entwicklung als sauberen Hightech-Krieg. Sie benutzen Visionen aus Computerspielen, Agentenfilmen und Science-Fiction-Romanen, entwickeln Träume vom Sieg im Krieg gegen den Terror, den George W. Bush einst erklärte. One of the trends that we have playing out is something that I call militainment, that is the cross between the military and entertainment. Einer der Trends, der sich gerade entfaltet, ist das, was ich Militainment nenne. Die Vermischung von Militär und Unterhaltung. Eines der beliebtesten Ego-Shooter-Spiele heißt America's Army. Es wird vom US-Militär bezahlt. Wer mitspielen will, muss seine Kontaktdaten hinterlassen, sodass das Militär sich mit ihm in Verbindung setzen kann. Aber diese Spielumgebung wird auch von der Armee intern als allgemeine Trainingsplattform genutzt, mit der man üben kann, einen bewaffneten Roboter zu bedienen. Im Nordwesten Pakistans sind bei einem mutmaßlichen US-Raketenangriff mindestens 12 Menschen getötet worden. Nach Angaben aus Geheimdienstkreisen wurde ein Haus in Dandedarbakel von einer unbemannten Drohne getroffen. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder. Eine Fernsehwerbung der amerikanischen Luftwaffe. Orangefarbene Marslandschaft. Darin ein Trupp Soldaten. Kein Zeichen von Leben, meint der Anführer. Eine Predator-Drohne rauscht über sie hinweg. Mit ihrer Spezialkamera entdeckt diese plötzlich einen Scharfschützen. Die Bilddaten gelangen über einen Satelliten zu einer Kommandozentrale. Zwei gut aussehende Männer überwachen den Einsatz in der orangefarbenen Wüste. Einblendung im Film. Das ist kein Science Fiction. Wir tun das täglich. It was really the Israeli UAV, the Pioneer. Es war eine israelische Drohne, die Pioneer, die als erstes Produkt auf den Markt kam. 20 Jahre später werden in diesem Marktsegment über eine halbe Milliarde Dollar pro Jahr umgesetzt. Bei den Landrobotern hat das nur 10 Jahre gedauert. Und bei den Unterwasserrobotern wird es noch schneller gehen. UAVs, underwater vehicles, will continue that trend of faster adoption, faster integration. Joe Dyer, Vizeadmiral im Ruhestand, ist ein freundlicher Mann mit ordentlichem Scheitel. Er war Projektmanager für Forschung und Entwicklung bei den Marinefliegern, davor Chef-Testpilot. Jetzt arbeitet er für die Firma iRobot, die sich in den vergangenen Jahren von einer Universitätsausgründung zu einem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 300 Millionen Dollar entwickelt hat. Das amerikanische Verteidigungsministerium, das Pentagon, befindet sich in Sichtweite. My predecessors have all gone to work for what I call the big Eisenhower companies. Meine Vorgänger bei der Marine arbeiten jetzt alle für die großen Rüstungsfirmen, Boeing, Northrop Grumman. Ich wollte das nicht machen. Erstens, weil man dort nicht so viel Spaß hat, und zweitens, weil ich für eine Firma arbeiten wollte, die das Potenzial hat, die Welt zu verändern. That really did have potential to change the world. iRobot baut neben Staubsaugerrobotern, die eigenständig durch die Wohnung ziehen, den Militärroboter namens Packbot. Dieses Raupenfahrzeug ist groß wie eine Schubkarre, kann Treppen hochklettern, durch Matsch fahren und je nach Kundenwunsch Kameras und auch eine Waffe mit an Bord nehmen. Der Durchbruch für die militärischen Landroboter kam im Jahr 2002. Die Maschinen waren technisch ausgereift. Und nach den Anschlägen vom 11. September wurden die Mittel freigemacht, sie in wachsender Zahl zu beschaffen. Im Afghanistan-Krieg nutzten die Amerikaner die Roboter für die Suche nach Waffenlagern in Höhlen und setzten sie zum Entschärfen von Bomben und Minen ein. Inzwischen aber, und darauf ist Joe Dyer besonders stolz, kaufen nicht nur die Spezialeinheiten, sondern auch die allgemeine Truppe bei ihm ein. Immerhin treten nach Armeeangaben 52% der Verletzten und Toten beim Erstkontakt mit dem Feind ein. The US Army tells us that 52% of the casualties come in first contact with the enemy. Perhaps no surprise, the Army now thinks, what a great job for a robot. Auch die Bundeswehr ist Kunde bei iRobot und die Investitionen dürften steigen. Die deutschen Militärstrategen wollen ihre unbewaffneten Drohnen aufrüsten. Entsprechende Angebote aus den USA und Israel liegen vor. Ein weiteres heißes Thema für die Waffenbeschaffer in aller Welt sind neuartige Unterwasserroboter. iRobot hat inzwischen eine Firma übernommen, die auf sogenannte Glider spezialisiert ist. Schlanke Röhren, die wie Torpedos durchs Meer schwimmen. Sie können über lange Zeiträume unter Wasser beobachten, sind aber auch in der Lage, Geschosse abzufeuern. But our view, looking forward, is one of participation in ground robots and underwater robots. In Zukunft werden Drohnen in der Luft mit Robotern auf dem Boden und mit Robotern unter Wasser kommunizieren. Die unbemannten Geräte werden in Netzwerken, vielleicht sogar in Schwärmen operieren. So werden sie überall in der Welt die Lage beobachten und Macht ausüben. Dyer und seine Kollegen von den anderen Rüstungsfirmen entwickeln heute schon miniaturisierte Landroboter, die wie Spielzeugautos eine Gegend erkunden, und Nanodrohnen, die wie Hornissen ausschwärmen können. Sie planen große, ferngesteuerte Flugzeuge, die schnell wie Kampfjets fliegen und die wie ein Bomber große Mengen an Sprengstoff über einer Stadt abwerfen können. Und bei all dem Schrecken und Tod, den diese Maschinen bringen können, wirbt die Firma iRobots mit dem Claim: coole Sachen bauen, tolle Produkte herstellen, Geld verdienen, Spaß haben, die Welt verändern. Our robots are controlled with a militarized or ruggedized game controller. Unsere Roboter werden mit genauso einem Game Controller gesteuert, wie Sie ihn von Computerspielen her kennen. Unsere ist nur etwas robuster gebaut. Wem es also Sorgen macht, dass Jugendliche heute so viel Zeit mit Computerspielen verbringen, der sollte sich klar machen, dass sie eigentlich nur trainieren, um später gute Roboterpiloten zu werden. Earlier this year, a video game called Modern Warfare 2 came out. Anfang des Jahres kam ein neues Spiel heraus, Modern Warfare 2, ein Kriegsspiel. Es handelt sich um die populärste Form der Unterhaltung in der Geschichte der Menschheit. Der Verkaufsumsatz dieses Spiels betrug am ersten Tag 310 Millionen Dollar. Zum Vergleich, der Film Avatar spielte am ersten Tag nur 27 Millionen Dollar ein. Hier passiert etwas Seltsames und Befremdliches. Auf YouTube, der beliebten Videoplattform im Internet, haben Nutzer viele Kriegsspielsequenzen eingestellt. Doch nicht nur das. Die Grenzen zwischen Spiel und Realität verschwimmen. In einem Clip zum Beispiel, mit klassischer Musik unterlegt, sind die Aufnahmen einer Drohnenkamera zu sehen, die langsam über eine Straße schwenkt. Dann auf eine Person heranzoomt und sie ins Zielfenster nimmt. Dann ändert sich die Musikrichtung. Die Drohne feuert. An der Stelle, wo der Mann lief, sind nur noch Rauchschwaden zu sehen. Soldaten nennen so etwas Warporn, Kriegsporno. Hunderttausende klicken auf diese Seiten. Bei den Kommentaren unter dieser YouTube-Seite häufen sich begeisterte militaristische Einträge. Einer der Internetzuschauer schlägt vor, doch eine Website einzurichten, auf der Interessierte sich an der Terroristenjagd beteiligen könnten. In unseren Demokratien erklären wir schon lange keinen Krieg mehr. Es gibt auch keine Mobilisierungen, keine Kriegssteuern. Stattdessen haben wir eine neue Technologie, bei der man sich, so scheint es, über Konsequenzen keine Gedanken machen muss. Die Schwelle zum Krieg wird so immer niedriger und die Öffentlichkeit denkt, der Krieg sei kostenlos. Ein T-38 Talonjet donnert in nur geringer Höhe über den Luftwaffenstützpunkt der Randolph Air Force Base in San Antonio, Texas. Das halb schwarz, halb weiß gestrichene Trainingsflugzeug liegt etwas unruhig in der Luft. Ein noch junger Pilot drückt seinen Flieger nach unten, korrigiert dabei die Lage immer wieder und landet schließlich. Die Randolph Air Force Base unterhält die größte Flugschule der Luftwaffe. Neuerdings kommen aber auch angehende Piloten hierher, die die wenigste Zeit ihres Berufslebens in der Luft verbringen werden. Der Ausbildungsleiter Jack Stallworth fährt mit einem Bus zu einem neuen Gebäude. In Zukunft wird es ausschließlich der Schulung von Drohnenpiloten dienen. Our plan for next year is 160 pilots and 370 sensor operators. Wir wollen im kommenden Jahr 160 Piloten und 370 Sensoroperateure ausbilden. Wir schaffen es nicht, die Nachfrage zu befriedigen, obwohl wir mit exponentiellen Steigerungsraten ausbilden, also mehr und mehr Flugschüler durch das Programm schleusen. Die Klassenräume sind denkbar einfach eingerichtet. Lange Tischreihen mit zwei großen Monitoren und einem Joystick an jedem Platz. Die Computerprogramme, die dort laufen, haben große Ähnlichkeit mit Flugsimulatoren. Allerdings ohne die bei der Unterhaltungssoftware übliche Geräuschkulisse. So I'm going to pull away from the ground right now and then I'm going to go to this view here. This is our targeting pod that we have on this thing. In ihrer Personalnot hat die amerikanische Luftwaffe Sonderklassen eingerichtet für junge Soldaten ohne Flugerfahrung. Paul Russo und John Quayer haben die klassische Ausbildung durchlaufen. Sie schulen derzeit um. After high school, I went to the United States Air Force Academy, which is the Air Force's four-year university. Ich bin nach der Highschool auf ein College der Luftwaffe gegangen, habe dann ein Jahr lang die Pilotenausbildung gemacht und bin jetzt den ferngesteuerten Flugzeugen zugeteilt worden. Ich denke, ich werde auf diese Weise viel mit den Bodentruppen zusammenarbeiten können. Ich denke, dass das ein guter Weg für mich ist. Wir haben in der Ausbildung auch die IEDs kennengelernt, die versteckten Sprengsätze, die von Kämpfern in Afghanistan oder im Irak gebaut werden. Und wir haben mit Soldaten gesprochen, die von den IEDs verletzt wurden. Das geht einem schon sehr nahe. Wir wissen jetzt genau, warum und für wen wir diese Arbeit tun werden. Wir werden eine enge Unterstützung aus der Luft anbieten und so Leben retten. Und auch töten, um Leben zu retten, wenn nötig. Das Ganze wird also viel schwieriger werden als ein Computerspiel. Denn bei einem Computerspiel gibt es keinen echten Druck. Vielleicht werden wir nicht in der Luft sein, aber es werden andere Leute vor Ort am Boden sein. Das ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen kann. Target approaching. Target one building. Designate new target. Target five. Pilot copies. Sensor copies. Gleichzeitig mit den Drohnenpiloten werden auch Sensoroperateure ausgebildet. Sie sitzen immer neben den Piloten und steuern eine große Kugel, die unter dem Rumpf der Drohnen hängt. Darin befinden sich die verschiedenen Kameras für sichtbares und infrarotes Licht, sowie ein Radar, der durch Rauch und Nebel schauen kann. Außerdem ein System, mit dem die Drohnenoperateure ein Ziel in mehreren Spektralbereichen anvisieren können. Roger, Wilco. Pilot MC, Shade 22, cleared off target. Wie die Zusammenarbeit zwischen Pilot und Sensoroperateur funktioniert, zeigt ein YouTube-Video, dessen Ursprung unbekannt ist. Eine Frau und ein Mann sitzen nebeneinander auf großen Sesseln vor einer Vielzahl von Monitoren, die Hände an Steuerknüppeln. Target 5 leaving building, entering pickup. Pickup now has priority. Pilot copies. Sensor copies. I've been in for 14 years and I just wanted to try something different and RPAs is the newest thing in the Air Force. Bei der Air Force sei er schon seit 14 Jahren, erzählt Alan Karangalan. Einen Monat Training haben er und seine Kollegen jetzt hinter sich. Nun werden sie in Nevada und New Mexico auf ihren Einsatz vorbereitet, der in wenigen Monaten beginnen wird. Wir sind alle sehr aufgeregt. Wir werden in Kampfhandlungen verwickelt sein. Wir werden aber nicht körperlich vor Ort sein. Aber wenn wir damit fertig sind, können wir nach Hause fahren und unsere Familien sehen. Das ist eine gute Sache. Die meisten anderen Leute, die nach Hause kommen, können dann über ihre Arbeit sprechen. Für uns wird es das nicht geben. Mein Vater arbeitet bereits bei einer Predator-Einheit. Ich habe mit ihm über das Problem gesprochen. Er sagt, dass sie jetzt auch Ärzte und Psychologen dazugezogen haben. Früher haben die Bomberpiloten ihre Waffen einfach nur aus großer Entfernung abgeworfen. Jetzt, mit dem Predator und den hochauflösenden Kameras, kommt man dem Feind doch sehr nahe. Man sieht die Person, die man als Gefahr eliminiert. Darum diese neuen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir einigermaßen bei Verstand bleiben. Lasers armed. Master arm is hot. Go ahead and fire the laser. Lasing. Within range. 3, 2, 1, rifle. 3, 2, 1, impact. Excellent job. In Pakistan ist es die Nachricht des Tages. Der Chef des pakistanischen Ablegers der Taliban bei Tula Misood soll tot sein. Am 5. August 2009 kreist wenige Kilometer über einem Haus im Nordwesten Pakistans eine Drohne. Auf dem Dach hat sie bei Tula Misood ausgemacht, einen der meistgesuchten Terroristen. Bei ihm seine Frau und ein Onkel. Die Kamera liefert gestochen scharfe Live-Bilder in die USA, die, nach Recherchen des Magazins New Yorker, auch von ranghohen Mitarbeitern der CIA verfolgt werden. Am Ende stand wohl ein kranker Mann, ein Metallgestell mit einer Infusionsflasche neben sich auf dem Dach eines Hauses in Pakistan und ahnte nicht, dass am anderen Ende der Welt, in den USA, in der Wüste von Nevada, ein amerikanischer Spezialist die Szene auf seinem Bildschirm hatte, eine Computertaste drückte und dem Leben von Baitulla Mehsud ein Ende setzte. 14 Monate lang hatten die Geheimdienstler mit Drohnen nach dem Terroristen gesucht. 15 Raketen hatten sie in diesem Zeitraum abgeschossen. Mehrere hundert Menschen kamen bei dieser Jagd ums Leben. I've been in combat on the ground. I've been in combat in fighter aircraft in the air. Ich habe den Krieg auf dem Boden erlebt. Ich habe ihn in Kampfflugzeugen in der Luft erlebt. Und ich war mit ferngesteuerten Fliegern im Krieg. Emotional gibt es da keinen Unterschied. Meine Erfahrungen mit den Drohnen sind mir sogar noch näher, weil ich mit diesen Flügen viel länger beschäftigt war. Colonel Eric Mathewson trägt seinen Flieger-Overall gern, auch wenn er inzwischen in einem Washingtoner Büro der Air Force arbeitet. 1999 erhielt er die Gelegenheit, in der Nähe von Las Vegas eine Drohnenfliegerstaffel aufzubauen. Über die dunkle Seite der Drohneneinsätze spricht Eric Mathewson nicht. Dafür erzählt er, dass 97% der Flüge unspektakulär seien, reine Aufklärungs- und Überwachungsmissionen. Er berichtet von Kampfeinsätzen, bei denen er und seine Kollegen Konvois in Afghanistan vor Angreifern schützen konnten, auch britische und deutsche. Und er erzählt davon, dass viele Piloten an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit operieren. Wir haben viel mit dem Problem der Erschöpfung zu kämpfen. Weil unsere Missionen so extrem erfolgreich waren, haben wir versucht, immer noch mehr zu erreichen. Aber wenn man ständig mit voller Schubkraft unterwegs ist, immer am Limit, dann geht es irgendwann nicht mehr. Das war meine Hauptsorge als Geschwaderbefehlshaber, die Erschöpfung meiner Leute. Auf 20 tote Al-Qaida-Führer kommen mittlerweile Hunderte von zivilen Opfern. Das ist der Preis für den angeblich so perfekten Krieg mit dem Joystick. Zorn auf Amerika entlädt sich. Viele Pakistanis glauben, erst der amerikanische Krieg gegen den Terror in der Region hätte die Selbstmordattentäter in Pakistan aufgeweckt. Es ist längst nicht mehr nur die Air Force, die die Drohnen einsetzt. Auch die CIA nutzt sie massiv. CIA-Chef Leon Panetta bezeichnet die Drohnen als Only Game in Town, als das einzige verfügbare Spiel. Er sieht keine andere Möglichkeit, etwas gegen die Terrorgruppen zu unternehmen. Die Rechtsgrundlage für die ferngesteuerten Killerkommandos bildet ein Memorandum, das George W. Bush einst unterzeichnete. Es erlaubt der CIA, Terroristen überall in der Welt zu jagen. Gary Solis, Professor für Kriegsrecht an der Georgetown-Universität und an der United States Military Academy in West Point, fragt sich, ob sich die Strategie der massiven Drohneneinsätze nicht auch als kontraproduktiv erweisen könnte. Kontraproduktiv, weil die Leute, die von den Drohnen getötet werden, oft Zivilisten sind, die nichts mit dem Konflikt zu tun haben. Aber selbst wenn sie etwas mit dem Konflikt zu tun haben, diese Angriffe führen dann nur dazu, dass die terroristischen Organisationen mehr Zulauf erhalten. Jedes Mal, wenn die Leute das Brummen der Drohne hören, denken sie, USA, böse. Diese Angriffe schüren die anti-amerikanische Stimmung in der Bevölkerung vor Ort. Aus einer Spezialtaktik für Einzelfälle ist eine breite Kriegsstrategie im Halbdunkel geworden. Umgesetzt wird sie von zivilen Mitarbeitern und Subunternehmern des Geheimdienstes. Kein Parlament, keine UN-Institution, kein Journalist kann diese Operationen kontrollieren. Gary Solis. And although we're talking about robotic warfare, the law of war still applies and it still fits. Auch wenn wir hier über ferngesteuerten Krieg sprechen, das Kriegsrecht gilt hier immer noch. Wenn man so etwas tut, muss man sein Ziel genau kennen. Und der Waffeneinsatz muss verhältnismäßig bleiben. Und genau hier liegt das Problem der Drohnen. Sie haben wundervolle Kameras mit einer erstaunlichen Auflösung, aber sie sind nicht in der Lage, Individuen unten auf dem Boden eindeutig zu identifizieren. Darum muss man sehr vorsichtig sein. Und ich habe den Eindruck, dass wir nicht immer sehr vorsichtig sind bei der Auswahl unserer Ziele. And I don't think we always are very careful with our targeting. Ich sehe eine Person mit einer Waffe. 5-6 Personen mit AK-47. Erbitte Genehmigung zu schießen. Hab persönlich nichts dagegen. Ihr könnt schießen. Lass sie alle hochgehen. Ein dramatisches Beispiel für mangelnde Vorsicht bei der Zielauswahl und die fatale Dynamik der Militärmaschinerie wurde erst vor wenigen Wochen bekannt. Im Jahr 2007 töteten amerikanische Soldaten von einem Hubschrauber im Irak aus 2 Reuters-Journalisten und andere Zivilisten. Außerdem verletzten sie 2 Kinder schwer. Die Soldaten hatten die Fotoapparate der Journalisten für Waffen gehalten. Die Originalaufnahmen dieses schaurigen Ereignisses sind für jedermann einsehbar. Sie wurden der Website WikiLeaks zugespielt. Da kommt ein Kleinbus herangefahren, der Leichen aufsammelt und vermutlich auch Waffen. Mach schon, lass uns endlich schießen. Schau dir die toten Bastarde an. Gut geschossen. Danke. Kriegsspiele. Wenn ferngesteuerte Maschinen ernst machen. Von Jan Lublinski. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.